Deutschlandfunk Kultur. Klangkunst. Der Künstler Raymond Pettibon kommt aus der Punk-Bewegung der US-amerikanischen West Coast. Mit resigniertem No Future à la Fußgängerzone oder lackiertem Pop-Punk à la Billy Idol hat das nichts zu tun. Pettibons Punk geht es um Auflehnung gegen soziale Ungerechtigkeit, Kommerz und Konformismus. Diese Motive stehen auch im Vordergrund, wenn er mit dem Musiker Oliver Augst Radiokunst macht. What We Know Is Secret von Raymond Pettibon und Oliver Augst hören Sie heute bei Deutschlandfunk Kultur, und zwar in der Ursendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Golo Völlmer. Herzlich willkommen zur Klangkunst, diesmal zu Gast im Hörspiel. Für die einflussreiche Hardcore-Band Black Flag, in der sein Bruder Greg Ginn spielte, gestaltete Raymond Pettibon schon Ende der 1970er Jahre Plattencover, Flyer und das geradezu ikonische Logo. Vier schwarze Balken, heute ein beliebtes Tattoo-Motiv. Berühmt wurde später auch sein Cover für die Platte Goo, der Noise-Art-Band Sonic Youth. Zwei Gestalten mit Sonnenbrillen in fein schwarz-weiß gezeichneter Comic-Ästhetik. Im Bild steht Text, von Hand geschrieben. Diese Kombination aus Bild, oft aus den Medien abgezeichnet, und Text, häufig unbeholfen hingekrakelt wie ein Kommentar auf einem Straßenplakat, ist Pettibons Markenzeichen. Heute ist Raymond Pettibon ein Star des Kunstmarktes und ein höchst produktiver. Zwischen 10.000 und 30.000 Zeichnungen soll er bisher angefertigt haben. Das bedeutet aber nicht, dass er es sich leicht machen würde. Pettibons Kunst entspringt einer äußerst genauen Beobachtung der Welt, einer aufmerksamen Lektüre. Hier findet er die Fragen, die er in seinen Texten und Zeichnungen formuliert. Fragen nach der Rückseite, nach den tiefer liegenden Schichten von Macht, Mediengeflimmer und Alltagstragödien. Mit dem deutschen Musiker und Radiomacher Oliver Augst arbeitet Pettibon seit fast 20 Jahren zusammen. Für What We Know Is Secret entstanden Aufnahmen im Studio des Künstlers im 57. Stockwerk des New Yorker Gehry Towers. Pettibon steuerte die Texte bei, Augst musikalische Elemente. Thema ist die US-amerikanische Gesellschaft. Ihre Ungerechtigkeiten und Perversionen, ihre Obsessionen und blinden Flecken. Ein Motiv, das im Stück immer wieder auftaucht, sind die sogenannten Burma Shave Poems. Eine Werbekampagne, die von den 1930ern bis in die 1960er Jahre US-amerikanische Highways flankierte. Ein Rasierseifenhersteller warb mit knappen Wortspielen für das Glück aus der richtigen Seife. Auf Twitter spielt Pettibon seit Jahren mit dem Rhythmus und der Kürze dieser Burma Shave Reime in einer für das Digitalzeitalter adaptierten Form. Oliver Augst labelte diese Poesie als Burma Shave Electrics, wie es auch im Untertitel des Stückes heißt. Die Sendung enthält aus Gründen der Originalität viele englischsprachige Passagen. Das Wesentliche wird aber auch in deutscher Übersetzung gesagt, übrigens aus dem Mund von Brezel Göring, bekannt durch seine Arbeit in dem Pop-Duo Stereo Total. What we know is secret, what we know is secret, what we know is secret, what we know is secret. What we know is secret, what we know is secret. What we know is secret. The Burma Shave Electrics, Volume 2. Von Raymond Pettibon und Oliver Augst. What we know is secret. What we know is secret. How lucky to be alive in the year of 85. Darby died, OD'd, indeed, indeed, and dead is he. If you had to ask, you'd never know. Ask your ass if I told you so. What we tell is secret, secret, secret, secret, secret, secret, secret, secret, secret, to ourselves. Now you get it? What we tell is the truth, you know, is beautiful and pitiable. And now you know the rest of the story. No, you don't. Let it rest in peace. Inflex with me, G.I. O.G. A.D. And now he rested down to sleep, you know. For keeps, for you, you know. For a squeed, he doth, Darby, bequeath. My leather jacket coat to Bosco, quote. And wham, it hit me, slamming speed in my sex boy gland. Counting out loud the CC, I feel it now, oh wow, the need to know the more. Come for, come on boys, to men, come in. Trouble at, trouble at, trouble at, trouble at, trouble at the club, trouble at the cup, trouble at the cup. Begin next week, the A begins, begin, but just one more before I go, go, go to sleep. The H, how many Z's? Z's, good guy, good guy. We know the secret. Rest in peace. Trouble at. Trouble at. Trouble at. We know the secret. We know the secret. We know the secret. We know a secret. What we know is secret. What we know is secret. What we know is secret. What we know is secret. Poetokratie, nicht Demokratie, ist meine Marke. Ein ganzer Kerl oder eine Mieze. Kein Gillette, kein Schick, Burma Shave, that's it. Das ist es. Poetocracy, not democracy. It's my brand, down to the man or chick. No Gillette, no Schick, Burma Shave. That's it. Make me and bake me. Make me and bake you till I'm. Make me and bake you till I'm. Make me and bake you till I'm. Make me and bake me. Truth to tell, truth's my thing. It's my me too thing, bro. Oh, brother, I cannot tell a lie. Bells sound now. Who told on me? You're my little ding-a-ling. I'm a cherry tree, Cherie. Shake me and bake me. Make me and bake you till I'm. I'm a cherry tree, sweet Cherie. Can you shake me and bake me with my damn thumb stuck in? That's not my bum. Well, that's not my thumb, not either. Make me and bake you till I'm. Bells resound now. Make me and bake me. Twixt 12 and teen, it's 'tis plenty to learn young things on the bended learning knee. The more you've grown, the more you need to leave alone. wash behind your ears with soap between. Watch your mouth, bell sound. Who tattletaled? Those who make the weight may ride the pony. Bug boy, saddle, daddle, daddy. Huggy bugger, bear buddy. Burns the learning curve round first turn. Hug the rail, now switch leads. Make me and bake me. Make me and bake you till I'm... Make me and bake me. Make me and bake me. Make me and bake you till I'm... Those who make the weight may ride the pony. Bug boy, saddle, daddle, daddy. Huggy bugger, bear buddy. Burns the learning curve round first turn. Hug the rail, now switch leads. Bug boy, saddle, daddle, daddy. Huggy bugger. Flammenwärter und Baumwollaktionär. Saubere Klänge und Rasiercreme-Geschmier. The keeper of the flame and sharer of the cottons. Clean blade and Burma shave. Keeper of the flame, sharer of the cottons. Clean blade, clean blade. The keeper of the flame, sharer of the cottons. Clean blade, clean blade. And burn the shave. Wir sagen was. Und feiern jeden Tag. Und feiern jeden Tag. Gewagt. Sag, uns kümmert's nicht, was die Alten sagen. Was? Wie bitte? Bum, bum, bum. Spaß. Sagt wer? Bum, bum, bum, Burz. Sag, hab nen riesen alten Furz. Funk dich ein bissel ran. Schleim dich ein und schnall dich an. Ne ganze Menge Rock'n'Roll hab ich drin. Swing. Hab ne ganze, ganze Menge Roll. Soul. Sag, muss mich verrollen am Regentag. Aye. Was? Und feiern jeden Tag. Und feiern jeden Tag. Aye. Was? Ich hasse das. Aye. And party every day. Aye. Boom, boom, boom, boom, boom, D.A. Boom, D.A. And party every day. And party every way. Say, we don't care what the old folks say. What? Say, what up? Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, D.A. Says who? Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, D.A. Boom, D.A. Whole lot of roll of souls, I say. Aye. And party every day. Aye. And party every day. Aye. Partey every way. Not facing me. I party every day. I party every day. Okay, here we go. I party every way. I say, well, you don't care what the old folks say. What? Say, what up? Boom, boom, boom, boom, boom, D.A. Says who? Boom, D.A. Boom, boom, boom, boom. Say, I got a big old buttercup. Whole lot of rock and roll I got. Swing it. Whole lot of roll I. Soul I say. Bring it. Got a roll for a rainy day. What? Free Rocky Raccoon, free bugs, free prayer, free rabbit love. I'm a bit of fun. You're a rabbit on the bit, run with it. I'm a little bit of soul, funky. You're a bit of honey in the hole, and don't I know it. Don't blow it, won't you? You're the hole in one dozen donuts. And one more for fun, make a dirty dozen and one. I hold jelly roll. I'm a little cunt. I'm a little rock and roll. You're a country, cuz fried, country fried. Go on and shake. You're a country kissing cousin to me, tied to the family tree. Free Rocky Raccoon. Free bugs. Free Brer. Free Brer. You're a cunt to curtsy in the people's court. Curt and court. Oh, have mercy, feet, on me. Rocky's dead. Viva La Rock. Leave it to Beeve instead. Let's roll Tony Doe for his jelly roll. Oh, whoa, now. We're the king and queen bee of rock and roll at court. Fucking A. Rock is dead. Punk rock rules. You knave. You whore. The white slave trade is less one blackamoon. Long live the new wave, blue-eyed Davy. What's more, all blackboards, God save. You mean, pray with me, we're extreme square Peggy Sue and so. Suey, Miss Peggy. And you, Miss Lipton, to Peter Quince on the clavichord and Quincy on the mixing board. Free Rocky Raccoon, free bugs, free prayer, free rabbit love. We're the king and queen bee of rock and roll at court, fucking A. Free Rocky Raccoon, free bugs, free prayer, free rabbit love. And I love to get stuck in the briar patch, cause it gets a rise out of my dick and a snatch. Muss gestehen, ihr Wichser, meine Follower haben's gecheckt. Scheiß auf den Rest, kapiert? Lehn mich zurück. Tüftel an dem Mist. Ihr seid die Besten. Das ist Burma Shave. gotta admit, motherfuckers, my followers know their shit. Y'all got it. Fuck the rest. I'll sit back, edit this shit. You're the best, which is Burma, motherfucking shave. Burma, motherfucking shave. France, whatever stage it's. To compete, gotta shave. Complete legs, face, bits. Shave your girl's tits. Burn 'em and shave the bicycle clits. Oops. Sorry, bitch. Tour de France in jeder Etappe. Bob. Um dabei zu sein, muss es eine Komplettrasur sein. Bob. Gesicht und Beine, Arme. Bob. Creme auch die Titten deiner jungen Dame. Rasier die Tittchen von den Plättchen. Ups, Entschuldigung. Bob. Bob. Bob was a gentle person who loved the company of men. He went with Johnny Philip Morse and then flame to blaze. Burma shave. War ein Kommunist und jeder wusst's. Bob. Ungepflegt und unrasiert, dann hat der Burma Shave probiert. Bob. Gentle person who loved the company of men. He went with Johnny Philip Morse and then flamed a blaze. Burma shave. Bob was a communist, no mystery why. Uncompt and unshaved. Then he tried the Burma shave. zur Linderung von Schmerz und gegen den Strich. Burma schäf dich. For relief from the pain of against the grain. For relief from the pain of against the grain. Relief from the pain of against the grain. Burma shaven. Here's Bob again. I don't know who the fuck Bob is. Bob war ein Lover. Auch wir liebten ihn dabei. Ein Kriecher der kommunistischen Partei. Burma Shave hielt ihm den Rücken frei. This one with a little swing on it, and it goes. Bob was a lover, and we loved him back. Communist Party hack. Burma Shave had his back. Was a lover and we loved him back. Communist Party hack. Burma Shave had his back. Bob was a lover. Bob was a lover. Bob was a lover. Bob was a lover. Bob was a lover. Bob was a lover, and we loved him back. Bob was a lover. Bob was a lover. Bob was a lover. Bob, ein süßer Kerl, fühlt sich zu Männern hingezogen. Er ging mit Johnny Philip Morris und ließ die Flammen lodern. Rhapsody in Melancholie, alles smart. Eins zu null für die Gershwins, das Team Paul Whitemans Art. I got rhythm. Ich hab den Rhythmus im Blut und Melancholie. Ein Rapsolidchen. La lein, la long, la slang, la li. Rhapsody in form blue, that's all good. Win one for the Gershwins, the team Paul Whiteman's version. I got rhythm and form blue too. It's a quorum, suits and skins. A rhapsody diddy da line da ling da ling da ling da ling da ling. Rap ya slap pap pap pap Harrison son. Blaues Forum, es ist ein Quorum. Check it out, my luck set a pick and rock and roll son. Motherfucking dick. A rhapsody in forum blue, it's all good. One win for the Gershwins, the team. Paul Wyman's version. I got rhythm in forum blue too, it's a quorum. Suits versus skins. A rhapsody. Diddy, da line, da lang, da slang, da rap, da slap, hap, hap, hap, hap. Happy Hairston, son. Check it out, my luck, set a pick, motherfucker, and roll and rock and roll. A rhapsody in form blue, it's all good. Win one for the Gershwins team. Paul Whiteman's version. I got rhythm and form blue too. It's a quorum. Suits versus skins. Rap you slap pap. Hap, hap, happy Hairston, son. Damn, check it out, my luck. Set a pick and rock and roll, son. Anzugträger versus Skins. Rap und nimm noch einen, Sohn. Beginn's! Check es aus, mach ne Wahl, du mein Glück. Einmal zur Sonne rocken und zurück. Ballers write the BS shit better than the master. Retweet all day. Burma motherfucking shave. Burma shave. Burma shave. Burma shave. Twitter's echo and all its quick wittered. Burma shave. When it's on, retwitter. Burma shave. Then word. Burma shave. My followers write the BS shit better than the master. Burma shave. Retweet all day. Burma motherfucking shave. Burma shave. Burma shave. Meine Follower schreiben diesen Dreck x-mal besser als der Meister. Hut ab, ihr Wichser. Weiter so. Retweetet immer zu Burma Shave Kleister. Okay, here we go. If you got the itch, poet itch that bit. Sorry, scratch that. Burmicize the schick. If you've got the itch, bum bum bum. If you got the itch, poet itch that bitch. If you got the itch, poet itch that bitch. If you got the itch, if you got the itch. Falls du scharf bist, reime deine Kleine. Sorry, streich das. Seif sie fett, die fürs Bett. You got the itch. If you got the itch, poet itch that bitch. If you got the itch, poet itch that bitch. Sorry, scratch that. Burmicize that chick. Twitter, das Echo mit all seiner so smarten Twitterigkeit. Erst sag ich, Burma Shave, dann du, bereit. Twitter-ness. Twitter-ness. Twitter-ness. Der Scheißer ist schlagfertig und geschickt. Doch das Twitter-Echo kommt zurück. Twitter's Echo. And all is quick with Twitter-ness. First I say, then you Burma shave. Twitter-ness. Twitter-ness. Twitter-ness. Hüpfend, federnd, springend. Let's go. A one and a two and a three. Bouncy, bouncy, bouncy. I've got silly putty in my tummy. And I feel peppy, peppy, peppy. Like Gumby, Gumby, Gumby. Bouncy, bouncy, bouncy. I've got silly putty in my tummy. And I feel peppy, peppy, peppy. Like Gumby, Gumby, Gumby. Gumby, Gumby, Gumby. Oh. Oh, paint a doll. Bouncy, bouncy, super ball. Let's ball now. Oh, wow. Wow. Love. Love. Love is all around. Love is all around. L-U-V, it's all around. L is for Lucifer. We blew smoke in his face. U is for unisex miniskirts of ultra-fashioned lace. V is for Verners. We drink to the human race. Look, look. Oh, love, love, love is all around. I've got six volumes under my nom de plume. This calls for a solitary drink. Aw, give us a wink. For every rhyme, there is a season, and this month's moon is June. Turns prose to poetry and wine to ink. Makes me want to croon. I think I'll pour myself another double. Dang, came out triple again. My pouring arms corkscrewier and Carl Hubble. It's not so easy. Another win, my friend, calls for celebrating. Pour me another gin. Oh, love, love, love is all around. Bouncy, bouncy, bouncy, I've got silly putty in my tummy. And I feel peppy, peppy, peppy, like Gumby, Gumby, Gumby. V is for Venus, still loving, and now. U is for you. Oh, darling, oh, wow. L is for Lucy, she fell from the sky, that high. U is for you. U is for you. Know who I mean? I mean? I mean you. I mean you. Oh, oh. V is for victory and flashing the peace sign. You know, that scene, that story. Oh, love is sound waves bouncing all around. Love that lovely sound. Love, love, love is all around. Oh, oh, pour the milk in the Milky Way. Pour the juice in the rocket fuel that splits Venus in her half shells. Pour and pour and pour is love is what you're making. I'll always be wanting more. I always be wanting more. Oh, love, love is all around. Come to town. Oh, I saw your heartbeat, baby. Your blood ran hot and cold. The stuff it pumps out is good as good as gold. Oh, love is all around. Love is all around. Love is all around. Love is all around. Is all around. Bouncy, bouncy, bouncy, I've got silly putty in my tummy. And I feel peppy, peppy, peppy, like Gumby, Gumby, Gumby. You sing it happy. It's a happy song, okay? Okay. Thank you. Bobs Leute haben dies Treffen geplant, liegen neben der Straße wie Drängler und beten nur Burma Shave-Rasur. People cross the Bob plan, this gathering. They lay aside the road as tailgaters and pray. Damn Burma Shave. Retreats, great. Retreats, great. Feel like Floyd the Barber, re-up blades. Zurücktwittern, fetzt. Burma Shave. Wie wenn Floyd der Barber die Klingen wetzt. Burma Shave. And a one, and a two. Kettle in the kitchen singing, and only for me. Only for me. Only for me. Kettle in the kitchen, ask how many for tea. How many for tea? How many anymore? How many settings do you see? Do you see? How many settings do you see? Do you see? That many, said the kettle, as he's missing a beat, missing a beat, and the miss is beat, miss-isted there. How many settings are there? And a one, and a two. Tooty-two, said the kettle, adding up a saucer and a cup. The cup half filled and the saucer spilled. The kit kettle boodled the gag gag goo goo his moo moo moo. Go figure to brew and kettle eat ivy too. To be sure. Kettle in the kitchen singing, and only for me, only for me, only for me. Kettle in the kitchen, ask how many for tea, how many for tea, how many anymore? Totsky, your Hegel turned over from the back proxy. You're too hot to Trotsky, you're Stalin's confidant and best close friend. Your red flag sale at Bloomingdale, so I could get it free wholesale, friend. Everything must go for good this time. I'm the comrade in arms who lost his limb. You're the porter at the door where the door jams. Get in. You're Andropov, harmonica, Honecker, Honer, a Dickens hovel, Jack Blendon novel, Kalishnikov, Common Turn, Charlie Oppen is Golden Inn. Golden Inn. You're cell in Spain, you're redder than red, you make me blush, you're royal motherfucking flush. you're the top. What We Know Is Secret. The Burma Shave Electrics Volume 2 von Raymond Pettibon und Oliver Augst. Übersetzung aus dem Amerikanischen Jeanette Pacher. Mit Raymond Pettibon, Stella Schnabel, Bo Jen Pettibon und Writzel Göring. Banjo, Eli Smith. Gitarre, Alexandre Bélanger. Ton, Hermann Leppich und der Autor. Konzept, Komposition und Realisation Oliver Augst. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019. You're Nipper Goring, Rin Tin Tin, and the battlefield. You're ACAP Victor on Phil Hill. You're Heil. Because his master voice is stilled. Terrorista, no bottom dog are you. You're still in line to be the receiver of the surplus value. You're due the national debt's last dollar. You're Burgess, Philby, and McLean. We're a team. Your second chance. You're Bellet in the red paint underneath. He's over the rim, it's in against the Americans. We're the tops, and it's our party. We're the tops. Russia wins. And we can't partay. What We Know Is Secret von Raymond Pettibon und Oliver Augst. Entstanden ist das Stück zu größten Teilen in Aufnahmesessions in New York. Einen genauen Plan gab es nicht. Oliver Augst schildert die Arbeitsweise und beschreibt, was die Zusammenarbeit mit dem Künstler Raymond Pettibon ausmacht. Und dann bin ich zu ihm nach New York. Wir hatten etwa 10 Tage Zeit. Und der konkrete Arbeitsvorgang war der, dass ich so halbfertiges Musikmaterial mitgebracht habe, von dem ich mir vorstellen konnte, das in, sagen wir mal, Loop-Form oder in vereinfachter Form zu unterlegen und ihn sozusagen zu bitten, bestimmte Textmaterialien dazu auszuwählen. Das muss man sich dann eher so rum vorstellen, dass die Musik den Auslöser gegeben hat für die Entscheidung, welcher Text dazu passen könnte. Und dann haben wir uns innerhalb dieser 10 Tage eben durch Textmaterialien gewühlt und Aufnahmen gemacht, die ich dann bei mir hier wieder zu Hause im Studio zu der endgültigen Form zusammengebaut habe. Bouncy, bouncy, bouncy, I've got silly putty in my tummy. And I feel cuppy, cuppy, cuppy, like Gumby, Gumby, Gumby. In der Tat ist Raymond jemand, der ununterbrochen an seinen Texten arbeitet. Also man wird ihn nie antreffen ohne eine Plastiktüte voll mit halb voll geschriebenen Textpapieren und mit Manuskripten und auch Auszügen aus Büchern, die er teilweise abschreibt, kopiert oder auch rausreißt, im Gedanken, dass es den Moment geben wird, wo er daraufhin ansetzend irgendwas Eigenes, was Neues daraus strickt. Also er ist eigentlich permanent in einer Textarbeit und er sagt ja auch selbst, dass diese Zeichnungen auch nicht getrennt funktionieren. Es ist nicht so, dass er erst eine Zeichnung macht und zum Schluss noch irgendwas hinschreibt, sondern das passiert immer parallel. Und oft ist es genau umgekehrt, dass sogar der Text als erster Impuls da ist und daraufhin dann die Zeichnung im Wechselspiel mit dem Text dann fortgeführt wird. Truth to tell, truth's my thing, it's my me too thing, bro. Oh, brother, I cannot tell a lie. Und Pettibon hat sich ja immer für die amerikanische Oberflächen, was Pop ist, also die Oberfläche der Kultur interessiert und damit gearbeitet. Und sprich von dieser Oberfläche angefangen tiefen Schichten abgetragen, bis hin zu seinen heutigen sehr komplexen Konstrukten, Auszeichnungen und aus Text. Da fließt das immer wieder rein, dass es eigentlich von der amerikanischen Oberflächenkultur ausgeht. Das zieht sich, wenn man so will, durch das ganze Oeuvre von Raymond Pettibone, dass diese uramerikanischen Themen eben Gegenstand von seiner Arbeit sind. Und ob das jetzt eben auf der reinen Textebene, die jetzt als Filmskript angelegt war, fungiert oder in seinen Zeichnungen, es wird immer wieder diese Aneignung, diese Anknüpfung an historische Gegenstände geben. You're the Totsky. You're Hegel turned over from the bat proxy. You're too hot to Trotsky, you're Stalin's confidant in best clothes. Aus meiner Perspektive ist das ein ganz ähnlicher Gestus wie der, der in seinen Zeichnungen auch auftaucht. Also wie auch seine Schriftbilder in seinen Zeichnungen auftauchen. Das ist ja auch keine akkurate, saubere Schrift. Das ist so quasi hingeworfen und da ist auch immer die Energie mit drin. Da ist immer auch der Gestus und der Körper mit drin. Und ich muss sagen, diese Trash-Ästhetik hin oder her, vieles ist ja auch gar nicht trashig, es ist ja teilweise auch ganz, ganz präzise alles. Ich glaube, da ist ja eben liegt die Spannung drin, ja, zwischen diesen ganz, ganz klar gesetzten inhaltlichen Polen und der roughen und vielleicht manchmal so hingeschleuderten, dreckigen Handhabe. Da spielt sich einfach alles ab. Oliver Augst über den Künstler Raymond Pettibone und die Arbeit am eben gehörten Stück What We Know Is Secret, The Burma Shave Electrics, Volume 2. Die gerade von Augst angesprochene Trash- und Noise-Ästhetik findet sich auch in einem früheren Stück der beiden Künstler The Whole World Is Watching. Ein Musical, wie die Künstler sagen, aus dem Jahr 2008. Das Stück basiert auf Pettibones Pop-Art-Buch The Whole World Is Watching Weatherman 69, das in den späten 1980er Jahren entstand. Pettibone arbeitet in dem Buch die Geschichte der amerikanischen linksradikalen Terrorgruppe Weatherman Underground auf. Auflehnung gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit, kommunistische Ideale und Gewalt gegen den Staat verbanden sich in dieser Bewegung mit der großen Strömung des Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Das Stück porträtiert einzelne Akteure der Bewegung, wirft Schlaglichter auf ihre politische Motivation und auf die menschliche Seite. Das Insistieren auf Spaß am Leben, aber auch die Gier nach Sex und Geltung. Neben den Stimmen von Raymond Pettibone und Oliver Augst wirken in dem Stück der legendäre japanische Noise-Gitarrist Keiji Haino, der goldene Zitronensänger Georges Cameron und der Elektronikmusiker Marcel Demgen mit. Hören Sie einen längeren Ausschnitt, etwa die Hälfte aus dem einstündigen Musical The Whole World Is Watching von Oliver Augst und Raymond Pettibone. Kein Mensch kann ein Ding erkennen, wenn er nicht mit ihm in Berührung kommt. Das heißt, wenn sein eigenes Leben, seine Praxis nicht in dem Milieu dieses Dinges verläuft. Willst du Kenntnisse erwerben, musst du an der die Wirklichkeit umwälzenden Praxis teilnehmen. Willst du den Geschmack einer Birne kennenlernen, musst du sie verändern. Das heißt, sie in deinem Mund zerkauen. Willst du die Theorie und die Methoden der Revolution kennenlernen, musst du an der Revolution teilnehmen. Alle echten Kenntnisse stammen aus der unmittelbaren Erfahrung. Mao

Bernadine Dawn, Weathermans Eier. Meine Lieblingswaffe ist Sex, wobei eine Maschinenpistole sich auch ganz gut anfühlt. Ich sehe mich selbst als schwarze Witwe, die nach dem einen Mann sucht, der sie wirklich befriedigen kann. Ich hab's jedem Anführer in der Bewegung besorgt. Hörst du das? I bowled every top gun in the movement. Die Beatles? Gott schütze sie, haben mir das eingebrockt. Mehr über mich als ich selbst. Lieblingsdroge, je nachdem, wo ich gerade drauf bin. Lieblings-Pettibone-Buch, die Tripping Corpse-Serie. Lieblings-Biker-Film, The Glorious Stompers. Lieblings-Schauspielerin, ich mag die Rothaarige in Die Frau in den Dünen ziemlich. I'm Yoko Ono. Meine Trümpfe. Meine Augen. Und mein Arsch. Lieblingsstellung? Seitlich gekrätscht. Größte Leistung? Die Beatles auseinanderzubringen. Es ist okay, wenn du mich dafür nicht leiden kannst, denn ich hab John. I've been waiting years to do this. So fuck you. Ever since the Ed Sullivan Show, to be exact. So fuck you. Only then. You wanted Paul, I bet. Now, let me explain. The reason he sounds like the Queen Mine, well, he's just had sex with motherfucking Bernadine motherfucking Dorn. How did you know? Oh, you've grown up a lot since then. You wanted a real man with real feelings and desires, not that babyface Paul. Look who got Paul. A snapshot shooting groupie millionaires. She's perfect for that phony. I consider Yoko a better tambourine player than Linda. Miss Eastman will be dealt with. You want us to put her on our list? Oh, that would just get the lightweight Paul unwarranted sympathy. After the revolution, you'll see a different top 10. Well, I don't know, Bernadine. The whole concept of top 10 songs may have to be scuttled. Wanna lame? Oh, did you see that? See what? Amazing! Bar freaking out. I mean, I just saw Yoko Ono. In my smoke rings,

The Whole World is Watching von Oliver Augst und Raymond Pettibon. Mit Raymond Pettibon, Oliver Augst, Georges Cameron, Michaela Ehinger und Camille Yarbrough, Stimme, KG Heino, Gitarre, Marcel Demgen, Sampler und Elektronik, Texte, Raymond Pettibon, Konzept, Regie und Live-Elektronik, Oliver Augst. Sie hörten einen Ausschnitt aus einer Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2008. Am Mikrofon verabschiedet sich Golo Völlmer.